ein Junge vom Block. Es ist ein Ghetto im Kopf. Sag mir, wer hilft dir raus aus dem Loch? Aufgewachsen zwischen Dealern und Gesocks. Ich bleibe immer ein Junge vom Block. Es ist ein Ghetto im Kopf. Sag mir, wer hilft dir raus aus dem Loch? Aufgewachsen zwischen Dealern und Gesocks. Ich bleibe immer ein Junge vom Block. Hör mir zu, denn ich hab was zu erzählen. Es sind diese Zeilen, warum ich mich nächtelang quäl. Raus aus dem Ghetto, rein in die Glitzerwelt. Ich will mir all das kaufen, was mir gefällt. Ich will mal ein Haus und ein Benz fahren. Scheiß auf Drogen, Dealen und Gitter vor den Fenstern. Als ich 7 Jahre alt war, ging es ab ins Heim. Das ganze Leid, der Grund, warum ich das hier schreibe. Die ganzen Schlägereien pflastern diese Zeilen. Ich halt die Tränen zurück, denn ein Mann darf nicht weinen. Es ist mir egal, was ihr alle von mir denkt. Ich schau nach vorne und ich hol mir meinen Benz. Ich bin tätowiert, es ist wegen den Narben. Diese Narben, die wir hier im Viertel alle haben. Es sind die Narben und die Hände sind wund. Du fragst wieso und ich nenn dir den Grund. Es ist ein Ghetto im Kopf. Sag mir, wer hilft dir raus aus dem Loch? Aufgewachsen zwischen Dealern und Gesocks. Ich bleibe immer ein Junge vom Block. Es ist ein Ghetto im Kopf. Sag mir, wer hilft dir raus aus dem Loch? Aufgewachsen zwischen Dealern und Gesocks. Ich bleibe immer ein Junge vom Block. Ich hab Freunde verloren auf diesem Scheißweg. Der Traum ist der Grund, warum es immer weitergeht. Ich zieh die Jacke an, mach die Kippe an, laufe durch die Straßen und hasse meine Welt, verdammt. Ich hab nur noch Rap, ein Stift und Papier. Ich write die hier und hab Angst zu verlieren. Ich lieg nachts wach, ich kann nicht schlafen. Es ist die Vergangenheit, die mich fickt. In diesen Tagen sagen Kopf hoch. Es könnte schlimmer laufen, meine Welt bleibt ein großer Trümmerhaufen, wenn es bei euch schneit. Denkt ja an Weihnachten, wenn es hier schneit, muss man den scheiß Vakuum einpacken. Ich stehe als Deutscher und ich habe meinen Stolz. Ich will BMW und Benz und kein verfickten VW Golf. Für diesen Track, ich schreibe mit Wut. Erich kann die Digger, Zeilen voll Blut. Es ist ein Ghetto im Kopf. Sag mir, wer hilft dir raus aus dem Loch? Aufgewachsen zwischen Dealern und Gesocks. Ich bleibe immer ein Junge vom Block. Es ist ein Ghetto im Kopf. Sag mir, wer hilft dir raus aus dem Loch? Aufgewachsen zwischen Dealern und Gesocks. Ich bleibe immer ein Junge vom Block. Ein Junge vom Block. Ein Junge vom Block. Ein Junge vom Block. Ein Junge vom Block.